Waffen im Kopf und im Herzen ne Strudel. Bei der Demo stehen sie da und brüllen Befehle. Schützen jeden Apparatschik, egal was ich fehle. Heute ist die Regierung links, morgen wieder stramm. Doch der Bulle nickt nur und sagt: Jawohl, mein Name. Wenn du einen Bullen triffst, empfehle ich dir nur: Nein, Knüppel aus dem Land und drauf. Zack, zack. Verschränkten Armen spielen Schädel für Trinkgeld und warmen Rahmen. Im Pausenraum Donuts, der Monitor flimmert. Überwachung rund um die Uhr, bis auch Oma wimmert. Für die Statistik jagen sie den Falschen im Park. Hauptsache Zahlen stimmen, das macht sie stark. Für ein bisschen Kohle verhaften sie Mutter im Flur. Ist nur meine Pflicht, sagen sie geschniegelt und stur. Wenn du einen Bullen triffst, empfehle ich dir nur. Schnüppel aus dem Sack und drauf. Zack, zack. Oh, oh, oh, oh. Zack, zack. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wenn du einen Bullen triffst, ey, ich sag es dir nur, nur. Schnüppel aus dem Sack und drauf.